Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 91. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Je näher wir im Text der Gegenwart kommen, desto häufiger scheinen mir Stellen aufzutreten, die ich gelinde gesagt als heikel einstufen möchte. Oder sollte sich bloß seit Beginn der Sendereihe vor ziemlich genau 4 Jahren meine Wahrnehmung und Empfindlichkeit beim Betreten gewisser Trakte des Friedellschen Gedankengebäudes geschärft haben? Wie dem auch sei, jedenfalls zählt auch der heutige Abschnitt über den Darwinismus zu den aus meiner Sicht problembeladenen. In Werner Michler habe ich glücklicherweise abermals einen Sendungsgast gefunden, der Klippen wie diese souverän zu meistern weiß. Darwin. Diese englischen Denker kommen alle von Locke und Hume her, die ihrerseits wiederum in Bacon wurzeln. Ihre bis zur Ermüdung wiederkehrenden Leitmotive sind Anbetung der Erfahrung als eine Art Bibel, in der alle Wahrheiten aufgezeichnet sind, und der lückenlosen Induktion, die nichts ist als eine Art feinere Statistik. Ablehnung aller Metaphysik als Druckgespinst oder Quantité negligible. Erklärung aller anthropologischen Phänomene aus Anpassung und Gewohnheit und aller Moral aus dem wohlverstandenen Egoismus. Hume hat es einmal mit aller wünschenswerten Klarheit ausgedrückt. Nehmen wir ein beliebiges theologisches oder metaphysisches Werk zur Hand und fragen wir: Enthält es irgendeine theoretische Untersuchung über Quantität oder Zahl? Nein. Enthält es irgendeine experimentelle Untersuchung über empirische Tatsachen? Nein. Nun, dann werfe man es ins Feuer, denn dann kann es nur Sophistik und Spiegelfechterei enthalten. Dies ist die englische Apperzeptionsform. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aber wurde sie zur Apperzeptionsform Europas, und zwar durch den Darwinismus, der für diesen Zeitraum eine ähnliche Bedeutung hat, wie sie der Nominalismus für sämtliche Jahrhunderte der Neuzeit besitzt. Er hat im vollsten Sinne des Wortes die Epoche gemacht, umgestaltet, gelenkt, bis in die geheimsten und entlegensten Kanäle ihres Geisteslebens durchdrungen. Charles Darwin, dem seine Anhänger das stolze Prädikat eines Kopernikus der organischen Welt verliehen, ein vortrefflicher Gelehrter und reiner kindlicher Geist, der unermüdlichen Wissensdrang mit der Schlichtheit eines echten Gentleman und der Demut eines wahren Christen zu vereinigen wusste, hat seine Beobachtungen in einem 1859 erschienenen Monumentalwerk niedergelegt, dessen voller Titel lautet: On the Origin of Species by Means of Natural Selection or The Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Seine übrigen Werke enthalten nur Erläuterungen, Ausbauten und Supplemente, und eigentlich steht der ganze Grundgedanke schon im Titel des Buches, das ihn bloß durch eine Fülle von Anschauungsstoff belegt. Darwin hat sich in edler Bescheidenheit, die aus weiser Selbstkritik entsprang, niemals für einen Philosophen gehalten, sondern nur für einen Naturforscher, der Tatsachen sammelt und an sie einige vorsichtige Hypothesen knüpft. Seine Vorgänger waren Linné, Cuvier und Lamarck. Linné hatte, wie wir uns erinnern, eine genaue Klassifizierung der Tiere und Pflanzen in Stämme, Arten und Varietäten vorgenommen und den Menschen unter die Säugetiere eingereiht, aber andererseits erklärt: Es gibt so viele Spezies, als das unendliche Wesen von Anfang an geschaffen hat. Cuvier ging schon weiter, indem er zwar noch am Schöpfungsdogma festhielt, aber mehrere Schöpfungen annahm, die, durch regelmäßige Erdkatastrophen bedingt, für jedes geologische Zeitalter eine neue Flora und Fauna hervorbringen. Ihm trat Lamarck entgegen, der in seiner Philosophie der Zoologie die Entwicklung der Tierwelt durch die Verschiedenheit der Lebensbedingungen, in erster Linie aber durch Gebrauch oder Nichtgebrauch der Organe, erklärte. Eine ähnliche Theorie vertrat Geoffroy de Saint-Hilaire, nur dass er umgekehrt den Faktor des Monde Ambiant, der beständig wechselnden Umgebung, in den Vordergrund stellte. In dem Streit, den er hierüber 1830 mit Cuvier ausfocht, stand Goethe auf seiner Seite. Aber schon gegen Ende des 18. Jahrhunderts hatte der Großvater Darwins, Erasmus Darwin, in seiner Zoonomia or the Laws of Organic Life Anpassung, Heredität, Erhaltungskampf und Selbstschutz als Prinzipien der Evolution aufgestellt. Es scheint also beim Darwinismus selber Vererbung im Spiele gewesen zu sein. Die entscheidende Anregung aber hatte Darwin von einem Autor erhalten, der mit Naturwissenschaft sehr wenig zu schaffen hatte, nämlich von Malthus, der gelernt hatte, dass das Missverhältnis zwischen der Zunahme des Nahrungsspielraums und dem Wachstum der Bevölkerung, die sich in geometrischer Progression vervielfältigte, während jener sich nur in arithmetischer Progression vergrößere, einen andauernden Kampf ums Dasein bedinge. Übrigens lag der Darwinismus selber ein Produkt der menschlichen Anpassung an den Zeitgeist in der Luft. 1858 hatte der Forschungsreisende Alfred Wallace eine Abhandlung verfasst, deren Gedanken sich bis ins Detail mit denen der Abstammung der Arten deckten. Spencer hatte schon in der ersten Hälfte der 50er Jahre eine Deszendenztheorie entworfen und Henry Bates begründete wenige Jahre später die Lehre von der Mimikrie. Erst diese Umstände veranlassten Darwin nach mehr als 20-jähriger Vorarbeit zur Veröffentlichung seines Werks, die sonst vielleicht bei seiner außerordentlichen Gewissenhaftigkeit zu seinen Lebzeiten überhaupt nicht stattgefunden hätte. Die These des Darwinismus besagt, dass die Arten konstant gewordene Varietäten, die Varietäten in Bildung begriffene Arten sind und die Entstehung neuer Rassen ein Produkt des Kampfes ums Dasein ist, der als eine Art natürlicher Zuchtwahl gewisse Exemplare begünstigt, welchen Vorgang Spencer als Überleben des Passendsten bezeichnet hat. Diese Vorstellungsweise macht die Natur zu einer Einrichtung, in der es englisch zugeht, nämlich erstens freihändlerisch, indem die Konkurrenz entscheidet, zweitens korrekt, denn nur, was am wenigsten shocking ist, das Passendste überlebt. Drittens liberal, denn es herrscht Fortschritt und die Nouveautés sind immer zugleich Verbesserungen. Viertens aber zugleich konservativ, denn der Kampf um den Fortschritt vollzieht sich organisch, in langsamen Übergängen und durch Majoritätssiege. Englisch ist auch die naive Gleichsetzung der künstlichen Züchtung mit der natürlichen Auslese, eine Kolonialvorstellung, die die Erde als große Tierfarm und Gemüseanlage konzipiert und die Unfähigkeit, sich die Vergangenheit als generell verschieden von der Gegenwart zu denken. Es muss alles so ähnlich wie heute zugegangen sein, zumindest unter Benutzung derselben umbildenden Kräfte. In diesem Punkt ist der Darwinismus das biologische Gegenstück zu Lyells Geologie, die alles auf actual causes, unmerklich wirksame, noch heute aktuelle Ursachen zurückführt. Sehr charakteristisch für ein unheroisches Zeitalter der gelehrten Myopie und Mikrophilie, der politischen Tagesanbetung und des weltbeherrschenden Journalismus. Aus alledem erklärt sich sehr leicht die ungeheure Wirkung der Darwinschen Theorie, wozu noch kommt, dass sie gewissen ästhetischen und logischen Bedürfnissen des menschlichen Geistes schmeichelte, indem sie die kunstreiche Kathedrale einer Hierarchie der Lebewelt aufbaute, von den einzelligen Urtieren, den zusammengesetzten, aber festsitzenden Pflanzentieren, den beweglichen, aber weichen Würmern ansteigen zu den Stachelhäutern, die aber noch keine Gliedmaßen besitzen, den Gliederfüßlern, die noch der Wirbelsäule entbehren, den kiemenatmenden Fischen, den kiemen- und lungenatmenden Lurchen, den bloß lungenatmenden Kriechtieren, den warmblütigen Vögeln, den milchdrüsenführenden Säugetieren, den hand- und vernunftbegabten Primaten und deren Krone, dem Menschen, der bereits die Fähigkeit zum Darwinismus besitzt. Diese dem Auge wie dem Gedanken höchst gefälligen Fiktionen sind zwar pure Begriffsdichtungen, regulative Ideen, besitzen aber vermöge ihrer schönen, klaren Architektur einen hohen Faszinationsreiz. Sie machen die Welt lichtvoller, gegliederter, rhythmischer, komponierter. Die Aufnahme, die Darwins Werk sogleich nach seinem Erscheinen fand, hat Huxley mit charmantem Humor geschildert. Jedermann hat es gelesen oder hat wenigstens über seine Verdienste und Mängel ein Urteil abgegeben. Alte Damen beiderlei Geschlechts halten es für ein entschieden gefährliches Buch. Und der echte Publizist ist zu sehr daran gewöhnt, seine Kenntnisse erst aus dem zu kritisierenden Buche zu schöpfen, so wie der Abyssinier seine Beefsteaks von dem Ochsen beziehen soll, auf dem er reitet, als dass er sich durch den bloßen Mangel an Vorbildung von der Beurteilung eines tiefgehenden wissenschaftlichen Werks sollte abhalten lassen. Indes hat es von allem Anfang an auch nicht an sehr seriösen Naturforschern gefehlt, die dem Darwinismus ihre Anerkennung verweigerten. Dubois-Raimond nannte Haeckels erstes Hauptwerk, die generelle Morphologie, einen schlechten Roman, der nach Art der Homeriden mit sagenhaften Stammbäumen arbeite. Und der hervorragende Schweizer Zoologe Louis Agassiz sagte, der Darwinismus ist eine Travestie der Tatsachen. Der Botaniker Johannes Reinke erklärte in seiner ausgezeichneten Einleitung in die theoretische Biologie, die Phylogenie der Organismen ist nicht der Geschichte, sondern nur der Prähistorie des Menschengeschlechts an wissenschaftlichen Werte vergleichbar. Und Hans Driesch, ein Hauptvertreter des Neovitalismus, dessen philosophische Werke in den letzten Jahrzehnten eine sehr große Verbreitung gefunden haben, behauptete sogar, alle Darwinisten litten an Gehirnerweichung. Anti-Darwin. In der Tat sind sämtliche Positionen des Darwinismus von mehreren Seiten angreifbar. Was zunächst die Zuchtwahl anlangt, so sind die Produkte der künstlichen Auslese, dem Struggle for Life, keineswegs besser angepasst, sogar schlechter. Was die Züchtung erzielt, sind entweder degenerierte Kuriositäten, wie zum Beispiel der japanische Goldfisch, der eine vierlappige Schwanzflosse, oder der japanische Phönixhahn, der 2 Meter Schwanzfedern besitzt, oder kampfunfähige Hypertrophien, wie die zahlreichen Fettrassen oder Haustiere, die, wie schon der Name sagt, für das Leben in der freien Natur verdorben sind. Ganz zweifellos würden, einem Konkurrenzkampf überlassen, Haushühner, Hausgänse, Hausenten gegen die wilden Varietäten im Nachteil sein. Und dies gilt auch von den Edelprodukten der Domestikation, wie Rennpferden, Windhunden, Angorakatzen, Sink, Kanarien, ja von diesen in noch höherem Maße. Die künstliche Selektion ist also als Analogie da natürlich nicht brauchbar. Und auch die sexuelle Zuchtwahl ist ein viel größeres Rätsel, als der Darwinismus annimmt. Das Weibchen wählt durchaus nicht immer das schönste und stärkste Exemplar, wie ja auch unter den Menschen die erotische Attraktion eher von dem Gesetz der Polarität bestimmt zu sein scheint, indem schöne Frauen sich sehr oft zu hässlichen Männern hingezogen fühlen und starke Männer häufig schwächliche Frauen bevorzugen. Ferner müssten, wenn die Evolutionstheorie recht hätte, auch heute noch die Arten sich in ständigem Fluss befinden. Es müsste sich doch in der von uns kontrollierbaren Zeit ein einziger Fall von produktiver Anpassung ereignet haben. Man hat aber nichts dergleichen beobachtet. Es lassen sich nur Rückbildungen konstatieren. Der Darwinismus greift allerdings, ebenso wie der Aktualismus Lyells, zu dem Hilfsmittel großer Zeiträume. Aber es ist merkwürdig, dass die Paläontologie, die die Vergangenheit der Erde erforscht, zwar viele heutige Klassen nicht feststellen konnte, aber auch keine einzige neue Klasse, was doch der Fall sein müsste, wenn die Spezies auseinander entstanden und die Mitglieder inzwischen ausgestorben wären. Huxley, einer der frühesten und energischsten Vorkämpfer des Darwinismus, sagte in einem Vortrag vom Jahr 1862, man kennt 200 Pflanzenordnungen, unter diesen ist nicht eine, die ausschließlich im fossilen Zustande vorkäme. Kein fossiles Tier ist von den jetzt Lebenden so verschieden, dass wir eine ganz neue Klasse bilden müssten, um es unterzubringen. Und, was das Wichtigste ist, alle diese Fossile sind aufs Höchste kompliziert und spezialisiert. Sie sind keineswegs einfacher als die heutigen Lebewesen. Zum Teil anders, aber ebenso rätselhaft. Und sie sind niemals unentschiedene Zwitterformen. Man hat allerdings einigen Funden diesen Titel freigebig verliehen. Aber sieht man von dem armen Amphioxus ab, einem bedauernswert rückgebildeten Fischchen, das nach der Lehre des darwinistischen Ahnenkults der Stammvater der Wirbeltiere ist, aber zweifellos ein recht sonderbarer, nämlich ein Wirbeltier ohne Schädel und Wirbelsäule, so bleibt nur der Stolz der paläontologischen Menagerie, die Archaeopteryx lithographica, die als Urvogel verehrt wird, eine Klettertaube mit bezahntem Kiefer und nicht sehr leistungsfähigen Flügeln, aber sehr langem befiederten Saurierschwanz, den sie offenbar zum Steuern, vielleicht auch als Fallschirm benützte, zweifellos ein originelles Federvieh, aber von einer Eidechse doch noch recht weit entfernt, nichts weniger als eine Zwischenstufe, vielmehr eine ganz scharf abgegrenzte Architekturform und vermutlich der Repräsentant einer ganzen Faunagruppe, die vormals eines der Szenenbilder der Erdgeschichte belebte. Sie ist nämlich ganz einfach die Vogelbesetzung aus der Flugechsenzeit. Die Natur macht keine Sprünge, ist einer der falschesten Sätze, an die jemals geglaubt wurde. Sie macht nur Sprünge. Wilhelm Vlies hat an zahllosen Beispielen nachgewiesen, dass im menschlichen Individualleben alle Entwicklungsschübe sich anfallsweise vollziehen. Ebenso verhält es sich im Leben unserer Gattung. Entscheidende historische Ereignisse treten immer abrupt, unvermittelt, explosiv auf. Die Vorbereitungen von langer Hand, die man später hineininterpretiert hat, sind ein müßiges Gesellschaftsspiel tüftelnder Gelehrten. Die Völkerwanderung, der Islam, die deutsche Reformation, die englische, die französische Revolution waren plötzlich da. Wir brauchen nur auf unsere eigene heutige Gegenwart zu blicken, um dieses Gesetz bestätigt zu finden. Mit einem Schlage ist eine neue Zeit angebrochen. Ob sie besser oder schlechter ist als die gute alte, wollen wir unerörtert lassen. Jedenfalls ist sie völlig anders. Wir haben eine neue Kunstanschauung, eine neue Gesellschaftsform, ein neues Staatsleben, ein neues Weltbild, von denen 1914 nichts auch nur angedeutet war. Die nebulose Lehre von den differenzialen Übergängen ist ein Dunstbild liberaler Professoren, die von der Undramatik ihres Geistes und Trägheit ihres Stoffwechsels auf das Leben der Natur und Geschichte schließen. Der holländische Botaniker Hugo de Vries hat denn auch bereits zu Anfang unseres Jahrhunderts seine Mutationstheorie entwickelt, die an der Hand von Pflanzenexperimenten nachweist, dass alle Variationen sprungweise auftreten. Ganz spontan, in Stößen, entstehen auffallende Habitusänderungen und ebenso, vermutet de Vries, sind die neuen Spezies entstanden. Der Darwinismus leitet die Arten voneinander ab unter der stillschweigenden Annahme, dass sie miteinander verwandt seien. Das heißt, die Abstammungslehre setzt als unbewiesene Prämisse die Abstammung bereits voraus. Die darwinistische Auslese trifft auf Individuen von bestimmten schon vorhandenen Fähigkeiten, die sie der Auslese würdig machen. Das heißt, die Selektion setzt die Selektion voraus. Die Anpassung formt Wesen, die die Disposition zur Anpassung bereits entwickelt haben. Die Anpassung setzt die Anpassung voraus. Die Tatsächlichkeit der heute vorhandenen Arten steht mit dem Darwinismus in doppeltem Widerspruch, denn sie würde, wenn er wahr wäre, zu wenig und zu viel enthalten. Zu wenig. Denn warum gibt es nur scharf getrennte Gruppen, sozusagen Spezialfächer? Wenn alle miteinander verwandt sind, dürften sie auch durch keine so schroffen, gewissermaßen unduldsamen Klassenunterschiede gegeneinander abgesondert sein. Zu viel. Denn warum gibt es noch allenthalben zahllose überlebende Frühformen, sozusagen unmoderne? Wenn die natürliche Auslese wirklich das bestimmende Prinzip wäre, müssten die höher entwickelten Typen längst im Kampf ums Dasein gesiegt und die Tieferstehenden verdrängt haben. Beide Fragen beantworten sich damit, dass der abgetane Cuvier vielleicht doch zum Teil recht hat. Dass in der Tier- und Pflanzengeschichte, ganz ähnlich wie in der menschlichen, verschiedene Zeitalter einander ablösen, jedes ein besonderer Schöpfungsgedanke, eine Epoche mit eigenem Charakter, Baustil, Kostüm, Lebensrhythmus, alle gleich göttlich, alle unsterblich. Und wie bei der Historie unseres Geschlechts vermögen wir auch hier die einzelnen Tableaus nur bewundernd zu betrachten, ihr geheimnisvolles Kommen und Gehen aber nicht zu erklären. Es wurde schon im ersten Buche ausgeführt, dass man viel eher von einem Überleben des Unpassendsten reden könnte. Denn der Träger der Entwicklung ist niemals der normale Organismus, sondern der pathologisch reizempfindliche, an irgendeinem Punkte krankhaft hypertrophierte. In der menschlichen Geschichte entstehen neue historische Varietäten niemals durch Anpassung, sondern durch Reaktion gegen die bisherigen Lebensbedingungen. Wir brauchen uns nur den Vorgängen zu erinnern, die zur Geburt der Neuzeit führten. Die Erwerbung neuer Eigenschaften ist kein physiologischer Prozess, geschweige denn ein mechanischer, sondern ein geistiger. Schopenhauer sagte schon 1835 in seiner Abhandlung über den Willen in der Natur, jedes Organ sei anzusehen als der Ausdruck einer fixierten Sehnsucht, eines Willensaktes nicht des Individuums, sondern der Spezies. Zum Beispiel den Willen zum Leben ergriff die Sehnsucht, auf Bäumen zu leben, an ihren Zweigen zu hängen, von ihren Blättern zu zehren, ohne Kampf mit anderen Tieren und ohne jeden Boden zu betreten. Dieses Sehnen stellt sich endlose Zeit hindurch dar in der Gestalt, platonischen Idee, des Faultiers. Die Lebensweise, die das Tier um seinen Unterhalt zu finden führen wollte, war es, die seinen Bau bestimmte, nicht anders als wie ein Jäger, ehe er ausgeht, sein gesamtes Rüstzeug, Flinte, Schrot, Pulver, Jagdtasche, Hirschfänger und Kleidung, gemäß dem Wilde wählt, welches er erlegen will. Er schießt nicht auf die wilde Sau, weil er eine Büchse trägt, sondern er nahm die Büchse und nicht die Vogelflinte, weil er auf wilde Säue ausging, und der Stier stößt nicht, weil er eben Hörner hat, sondern weil er stoßen will, hat er Hörner. Es ist der Geist, der sich den Körper baut. Wir können dies nicht oft genug wiederholen. Sollte der Mensch wirklich vom Affen abstammen, so hat er sich jedenfalls seine menschlichen Eigenschaften nicht dadurch erworben, dass er sich besser anpasste. Woran denn? Sondern durch die magische Kraft des Wunsches. Die Affen können weder sprechen noch lachen, weil sie offenbar für Dialektik und Humor nichts übrig haben. Mimik und Witz, die ihnen sehr zusagen, beherrschen sie ausgezeichnet. Der Paulus des Darwinismus. In seinen zahllosen Schülern ist der Darwinismus zumeist nur kompromittiert worden, indem die liebenswürdige Miszellensammlung des Meisters von bornierteren und daher aufgeblaseneren Geistern zu schiefen und hölzernen Systemen aufgebaut wurde. Für viele nur drei Beispiele. Die sogenannte Entwicklungsmechanik, deren Hauptvertreter Wilhelm Ruh ist, lässt nur Zweckmäßiges sich behaupten und weiterbilden. Unzweckmäßiges Verkümmern und zugrunde gehen, jedoch, da Teleologie in der orthodoxen Naturwissenschaft verpönt ist, aus rein mechanischen, nicht aus zielstrebigen Ursachen. Das heißt also, Zweckmäßigkeit besteht ohne Zweck. Nach Naegelis mechanisch-physiologischer Abstammungslehre soll umgekehrt nicht das Darwinsche Nützlichkeitsprinzip, sondern das Vervollkommnungsprinzip die Umgestaltung hervorrufen. Die Organismen vervollkommnen sich, weil ein dahin zielendes Prinzip in ihnen wirkt. Dies ist bereits reinste Scholastik und steht kaum höher als die erheiternde Definition des Martinus Kribblerus, der die Tätigkeit des Bratenwenders durch dessen Fleischröstqualität erklärt. Weismanns Keimplasmatheorie hinwiederum stellt die Vererbung erworbener Eigenschaften in Abrede. Man fragt sich, woran soll sich denn die Auslese halten, wenn nicht an die erworbene Eigenschaft, die sich vererbt? Anpassungen im darwinschen Sinne können doch nur durch äußere Reize bewirkt werden, die das Individuum im Laufe seines Lebens verändernd affizieren. Wenn diese Variationen nicht auf das Keimplasma übertragbar sind, so müssen sie mit dem Tode des Individuums wieder verschwinden. Hier verfällt nun Weismann auf die absurde Erklärung, dass die Selektion auf den in der Keimzelle verborgenen Anlagen nützlicher Eigenschaften beruht. Es seien die schon im Keimplasma Potentia enthaltenen nützlichen Abänderungen, die die Züchtung verwendet. Wie die Anlagen in die Keimzelle und gerade in diese Keimzelle hineingekommen sind, bleibt rätselhaft. Und die Funktion der Auslese beschränkt sich nach dieser Theorie darauf, dass die Eigenschaften nützlich abgeändert werden, weil sie schon nützlich abgeändert sind. Mit solchen leeren Strohhülsen von Tautologien hantiert die exakte Wissenschaft, die alle Theologie und Metaphysik für fruchtlose Spitzfindigkeit und Wortmacherei erklärt. Tatsächlich ist aber auch der Darwinismus, wie wir gesehen haben, eine dialektische Konstruktion, ja eine Art Religion mit sehr ausgebildeter Mythologie und Dogmatik. Ihr Paulus ist Ernst Haeckel gewesen. Aus einer typisch englischen Schrulle und Idee fix hatte die typische Zähigkeit und Breiträumigkeit des englischen Denkens ein methodisches Lehrgebäude gemacht. Haeckel war es, der in dieses verwinkelt und eigensinnig angelegte Gebäude eine bezwingend klare, heitere und gefällige Architektur brachte und es zugänglich, licht und fast bewohnbar machte. Die Gedanken der englischen Naturphilosophie sind erschwitzt und ersessen. Für Haeckel hingegen war die neue Lehre eine heilige Mission, die er mit allen Säften seines starken Herzens speiste, ein Evangelium, das er predigend in alle Welt trug, in jeder Stunde zum Martyrium bereit. Er war auch durchaus kein bloßer Popularisator Darwins, sondern hat dessen Theorie nach neuen Seiten entwickelt, auf neue Gebiete angewendet und in neue Gesetze gefasst. Und in dem Neuen, das er hinzutrug und womit Darwin sich zumeist nicht einverstanden erklärte, hat er sich als Dichter gezeigt. So konnte zum Beispiel nur ein Mensch von lebendigem poetischen Sinn das biogenetische Grundgesetz aufstellen, welches lehrt, dass jeder Mensch im Mutterleib sämtliche Stadien noch einmal durchmacht, die die Lebewesen während der Jahrmillionen ihrer Stammesgeschichte durchlaufen haben. Gibt es etwas Schöneres und Tröstlicheres als den Gedanken, dass wir alles, was die Erde trägt, für kurze Zeit schon einmal gewesen sind, ehe wir das Licht der Welt erblickten? Urtier, Wurm, Fisch, Lurch, Säugetier, sodass wir alle atmende Kreatur gewissermaßen in einem kleinen Kompendium in uns tragen, allem vertraut, allem verwandt, ja mit allem identisch. Erben aller Seelenregungen, die je ein irdisches Wesen gefühlt hat, seit auf unserem Stern zum ersten Mal der Lebensfunke aufsprühte. Aber nach Haeckel ist ja dieses Leben gar nicht derartig durch irgendein plötzliches Ereignis entstanden, sondern es war im Grunde immer da. Es hat sich nur allmählich immer mehr befreit, immer selbstherrlicher losgerungen bis zu seinem derzeit höchsten Gipfel, dem menschlichen Selbstbewusstsein, schlummert aber in allen Dingen, auch in den scheinbar Toten. Auch dies ist der Gedanke eines Dichters. In seinem letzten Werk hat Haeckel nichts Geringeres versucht als den Nachweis, dass selbst die Kristalle, jene erstaunlichen Gebilde, die schon immer durch ihre Schönheit und Regelmäßigkeit die Bewunderung der Menschen erregt haben, so etwas wie eine Seele besitzen, dass sie Nahrung aufnehmen und Sekrete abgeben, dass sich an ihnen ausgesprochene Vergiftungserscheinungen beobachten lassen, dass sie bei einer bestimmten Temperatur lebhafte Bewegungen ausführen, ja, dass sogar eine Art Paarung unter ihnen stattfindet. Mit Staunen sahen wir den uralten Kinderglauben der Menschheit, der Wind und Wolke, Fluss und Flamme, mit geheimnisvollen Geistern belebt, von der modernsten Forschung bestätigt. Das hatte etwas Ergreifendes, wie der greise Meister in seinem 84. Lebensjahre vor uns hintrat, gleich einem weisen alten Magier mit seinem Zauberstab auch das bisher völlig totgeglaubte beseelend. Und jedes einzelne der Werke, mit denen er die Welt erfreute, war selber wie ein Kristall anzuschauen. Ebenso überschaubar und durchsichtig, scharf gekantet und schön gewinkelt. Nur mit Philosophie hätte er sich nicht befassen sollen, aber selbst seine monistischen Katechismen, die Welträtsel und Lebenswunder, die natürliche Schöpfungsgeschichte, Werke, die sich in allen Händen befanden, haben etwas Rührendes durch die kindliche Naivität, mit der sie glauben, den geheimnisvollen Mechanismus des Daseins wie ein Spielzeug auseinandernehmen und zusammensetzen zu können und enthalten eine solche Fülle von prachtvoll gegliedertem und wasserhell durchleuchtendem Belehrungsstoff, dass sie wie Kunstwerke wirken, denen man ihre geringe philosophische Qualität verzeiht. Lieber Herr Professor Michler, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Haben Sie zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug? Offen gestanden, bislang nicht wirklich. Ich bin Ihnen aber sehr dankbar, dass Sie mir diese Lesepflicht auferlegt haben, weil es mich zu interessieren begonnen hat, welche Art von Biologie Friedell hat in der Kulturgeschichte. Ich schätze den Friedell als Leser seiner kleineren Stücke, seiner Feuilletons und andere mehr. An die Kulturgeschichte habe ich mich eigentlich nie wirklich dran getan. Bin aber jetzt sehr froh, da mal einen Schritt hineingemacht zu haben. Sie haben angesprochen, dass Friedell sich da eine eigene Biologie zurechtgelegt hat. Inwiefern unterscheidet sie sich von der Lehrmeinung seiner Gegenwart, seiner Zeit? Da muss man ein wenig weiter ausholen. Die Biologie oder die ganze Denkweise, gegen die Friedell anschreibt, ist das, was er den Positivismus des 19. Jahrhunderts nennt. Also eine faktenorientierte, Metaphysik und transzendenzfreie Wissenschaft nach dem Vorbild der Naturwissenschaft und die Geisteswissenschaften des 19. Jahrhunderts sind diesem Muster ja auch weitgehend gefolgt, kann man bis von der Germanistik bis in die Kunstgeschichte hinein verfolgen und in die Geschichtsforschung selber natürlich auch. Und es gibt ja bei ihm an sehr vielen Stellen auch die Polemik gegen die bloße positivistische Faktenhuberei und der Geschichtswissenschaften des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die keinen Sinn für das Geistige in der Geschichte gehabt hätte. Jetzt ist es, wenn man von der Rezeption oder von der Geschichte des Darwinismus ausgeht, also die Zeit zwischen 1859 und den 1880er Jahren, eine Geschichte der Durchsetzung des Paradigmas durchaus innerhalb dieser von Friedell abgelehnten geistesgeschichtlichen Bahnen, ist vor allem in Österreich sehr stark verknüpft mit dem Liberalismus des 19. Jahrhunderts. Und das, was Friedell als Fortschrittsphilosophie ablehnt, ausgebaut worden. Es gibt um die Jahrhundertwende, um 1900 gibt es dann erste Krisenerscheinungen in diesem darwinistischen Paradigma. Das bedeutet also nichts anderes, dass Alternativen zu dem Darwinismus des 19. Jahrhunderts aufkommen, und Friedel erwähnt, und das ist sehr signifikant, in seinem Text einige davon. Ja, also beispielsweise die Mutationstheorie. Die Sachlage hat sich nicht sehr verändert, aber mit der Rezeption der Mendelschen Versuche ab 1900, die ja gleichzeitig an drei Orten wiederentdeckt worden sind, die schon fast ein halbes Jahrhundert alt gewesen sind, hat sich sachlich zwar einiges getan, man war aber zusehends uneins geworden über die, eigentlich über alle Bestimmungsstücke in diesem darwinistischen Paradigma. Also ob die Evolution tatsächlich nur zufallsbestimmt ist oder ob es teleologische Faktoren in der Evolution gibt, ob das Selektionsprinzip das eigentliche und einzige Prinzip im Darwinismus ist oder welche Rolle es spielen kann, wenn man andere Faktoren in Betracht zieht. Also eine ganze Reihe von alternativen Evolutionismen sind aufgekommen. Also er nennt Negeli, er nennt die Vries und den Mutationismus, die allen so etwas wie eine Absetzungsbewegung von genau jenen Bestandteilen des Paradigmas, wie Darwin es begonnen hat, würde ich sagen, im 19. Jahrhundert bedeutet haben. Und dann war auf einmal ziemlich viel und ziemlich alles möglich. Also der eigentliche Gegner von Friedel ist natürlich die Geschichtsschreibung seiner Zeit an diesem Ort. Er benutzt aber diese alternativen Biologien oder vielleicht anders gesagt, er benutzt die Unruhe in der Biologie, da selber seine Konzeptionen einzubauen. Und seine Konzeption ist radikal idealistisch. Also eine vom Geist her gedachte, was immer im Einzelnen Friedel darunter versteht. Es kommt immer wieder dieses Schiller-Zitat aus dem Wallenstein: Es ist der Geist, der sich den Körper baut und nicht umgekehrt. Ja, wohingegen das mechanisch-materialistische, aber auch das dialektisch-materialistische Paradigma des 19. Jahrhunderts, wie im Marxismus beispielsweise, das Ganze von unten aufdenkt. Ja, aber auch in der Kulturgeschichte bei Lamprecht und unter anderem mehr. Ja, das ist die eine Sache, also das heißt, es geht gegen eine ganze Denkweise. Interessant ist natürlich an Friedels alternativer Biologie, wenn man so sagen möchte, dass sie eine ganz andere Natur-Kultur-Beziehung denkt, als wir das gemeinhin annehmen würden. Das gilt einerseits für die Naturwissenschaft selber. Die Naturwissenschaft selber ist bei Friedel ein Kulturfaktor. Und er leitet die Naturwissenschaft aus den geistigen Bedingungen der Zeit ab und nicht umgekehrt die geistigen Bedingungen aus der Naturwissenschaft der Zeit, wie das 19. Jahrhundert gedacht hätte und wir wahrscheinlich mit ihm. Das Zweite ist, er sieht eine durchgehende, vielleicht nicht so stark Kontinuität, aber zwischen Natur und Kultur, aber es ist grundsätzlich so, dass dieselben Gesetze für Natur und Kultur gelten. Bei Friedel aber natürlich von der Kultur aus gedacht. Ja, also das ist eine seiner Methoden in der Kulturgeschichte, wie er das nennt, der Zauberstab der Analogie, also das ist auch ein novales Zitat, stammt also aus dem romantischen Idealismus, dass mit diesem Zauberstab solche Beziehungen zwischen entfernten Gebieten unserer Welt hergestellt werden können. Und wenn das so ist, dann findet grundsätzlich alles auf derselben Ebene statt und man kann von der Geologie sprechen und von der Neuzeit. Beide sind, und das ist der nächste Punkt in seinem Konzept, beide sind Epochen, die, da denkt Friedel sehr stark historistisch, sind beides Epochen, die sozusagen gleich unmittelbar zu Gott sind und eine eigene Gestalt, einen eigenen Charakter haben. Das mit der Gestalt ist auch vielleicht die nächste Geschichte in diesem Paradigma. Epochen sind gestalthaft, also er denkt morphologisch, deswegen kommen auch immer wieder die Goethe-Zitate vor. Und es ist eine Goethe-Biologie, die Friedel hier in der Kulturgeschichte hat. Andere Dinge sind ganz idiosynkratisch, wie beispielsweise die Überlegung, dass der Fortschritt durch das Überleben des unpassendsten Erfolge, dass Kultur aus Krankheitskeimen entsteht, Ja, also ganz weit entfernt von dem, was man auch bei Friedel finden kann, von den robusten, heroischen Ideologemen, dass die höheren Organismen krankheitsanfälliger sind als die niederen und die niederen deswegen doof bleiben, weil sie über diese spezifische Möglichkeit, krank zu werden, nicht verfügen. Das ist nach dem Modell der Perle, die sich aus der Verletzung der Muschel bildet, gedacht. Und dann setzt er da das von Alfred Adler geklaute Kompensationsprinzip ein, dass sozusagen minderwertige Organe überkompensiert werden und dass das erst einen Fortschritt ergebe, was eigentlich auch eine sehr, sehr interessante und eigentlich auch sehr sympathische Position ist, wie man Fortschritt in der Geschichte denken kann. Ja, dass es sozusagen aus der Degeneration entspringt und nicht umgekehrt die Degeneration eine Gefahr des Fortschritts ist. Weil das war genau jener Komplex, der um die Jahrhundertwende in den Sozialdarwinismus hineingeführt hat. Das ist ja auch einer der Punkte, wo Friedel von den Nationalsozialisten und dieser Ideologie nicht missbrauchbar war, weil er eben davon ausgeht, dass Neue sich vor allem aus der Krise entwickelt, während der Nationalsozialismus sich sozusagen als darüber erhaben schon gesehen hat. Wo sind die Punkte, die sich seit Friedels Zeit, oder sagen wir jetzt in der Rückbetrachtung, wo würden Sie sagen, hier kann ich dem Friedel überhaupt nicht folgen? Gut, eben das eine ist das Verhältnis sind die Verhältnisse in der Biologie selber, in der zeitgenössischen, das ist aber Sache der Biologen, da sollen sich die damit herumplagen, wobei man natürlich auch sagen könnte, dass die Zeit der harten Genetik, mit der Friedel auf jeden Fall auf Kriegsfuß stehen würde, beginnt vorbei zu sein, wenn man das so formulieren kann, und das ist dass ein vielleicht nicht so radikal idealistischer, aber vielleicht nicht in der Art und Weise, wie Friedel das denkt, also was meine ich, einen radikal idealistischen Lamarckismus denkt, aber dass es doch in der Fachbiologie selber Ansätze gibt, wie die Epigenetik beispielsweise, die sich auf einmal zu interessieren beginnt, wieder für den Einfluss von Umweltbedingungen und für das sozusagen das Lernen des Genoms. Das wäre die eine Sache. Interessanter erscheint mir allerdings, dass viele sehr zeitgenössische Denkströmungen mit Friedel gerade gar kein Problem haben könnten, weil er beispielsweise in der Vorstellung, was die Realität ist, also dass die Realität grundsätzlich nicht erkennbar ist, er denkt da sehr stark von Mach her. Dass nicht nur Kultur, sondern teilweise auch sozusagen Dinge, die in den Bereich der Natur gehören, wurden Erfindungen und Konstruktionen sind. Also das verträgt sich eigentlich sehr gut mit einem in den Geistes- und Sozial- oder Kultur- und Sozialwissenschaften eigentlich ziemlich durchgesetzten Konstruktivismus, mit dem Friedel sehr wenig Reibungen hätte, merkwürdigerweise. Das mag an der idealistischen Grundierung neuerer Kulturtheorien liegen, aber das wäre immerhin eine interessante Frage, wenn man dem nachgehen würde. Also wir haben auch vorher kurz darüber gesprochen, also die Idee, mit der die Kulturgeschichte der Neuzeit einsetzt, dass nicht die Pest die Krise auslöst, die zu einer Kulturkrise führt und dann durch Überwindung der Krise in die Neuzeit, sondern dass umgekehrt die Pest das Krisenphänomen ist, also ein Symptom, das von einer geistigen Krise ausgelöst wird, belegt Friedel mit einem Zitat eines Historikers, der darüber spekuliert, ob nicht jede Zeit ihre eigene Krankheit hätte. Und das ist eigentlich ein Gedanke, den man unter Kulturwissenschaftlern sehr verbreitet finden würde. Ja, vielleicht nicht bis in alle Konsequenzen, aber doch, das war eine ganz starke Parallele eigentlich, die mich sehr persönlich sehr überrascht hat. Ja. Also wenn wir denken, dass von der Nation über die Tradition alles im Verdacht steht, heutzutage erfunden worden zu sein, also die Erfindung der Nation bei Anderson, The Invention of Tradition bei Hobsbawm und anderen. Und da hat Friedel den Erfindungs- und Konstruktionsgedanken ganz, ganz basal eingebaut in das Konzept seiner Kulturgeschichte. Gewiss idealistisch, aber das müsste man dann auf einer anderen Ebene diskutieren. Also sozusagen, um auf Ihre Frage zurückzukommen, interessant erscheint mir eigentlich, wo es genau keine Reibungen gibt, dass die Verarbeitung der Fakten naturgemäß angreifbar ist, hätte Friedel wahrscheinlich als erster zugegeben. Hätte ihn wahrscheinlich auch gefreut. Widerspruch herauszufinden, das ist alles falsch. Also grundsätzlich ist Friedels Bild der Naturwissenschaften ein durchaus modernes. Dem kann ein Kulturwissenschaftler mit Vorbehalt zustimmen. Was ein Naturwissenschaftler dazu sagen würde, also wenn Sie beispielsweise René Schröder fragen würden, die würde das weit von sich weisen. Ja, also dass man überhaupt vom Geist in der Natur spricht, dass man überhaupt eine Sphäre der Transzendenz reserviert, die, wenn die Naturwissenschaften sie vergessen, die Naturwissenschaft wertlos macht. Also das ist, glaube ich, auf keinen Fall Common Sense unter Naturwissenschaftlern, jedenfalls der strengeren Observanz. Wenn man allerdings überall dort, wo Friedel Geist einsetzt, wenn man dort vorsichtiger von Kultur oder Gesellschaft sprechen würde, und das ist nicht so weit weg von Friedels Denken, dann käme man durchaus auf Theoreme, die der modernen Naturwissenschaftsforschung oder der modernen Wissenschaftstheorie sehr vertraut im Ohr klingen müssten. In den vergangenen Jahren hatte man fast den Eindruck, es geht in Richtung eines Determinismus, vor allem wie in den Medien der Stand der Forschung dargestellt wurde, hat man oft das Gefühl bekommen, ja, wir sind eigentlich eh schon bestimmt durch unsere genetische Prädisposition. Das scheint sich jetzt wieder ein bisschen zu relativieren. Ja, es gibt einen interessanten Gleichlauf mit dem langsamen Bröckeln des neoliberalen Weltbildes in der Ökonomie, und das scheint mir auch kein Zufall zu sein. Vielleicht sind nicht die Wissenschaftstheoretiker daran schuld, sondern interne Aporien, in die der Determinismus gekommen ist, aber es scheinen die Zeiten besser zu werden, dass man auch wieder andere Faktoren bedenken kann als solche harten Determinationen. Man muss das jetzt nicht ins umgekehrte Extrem wenden, wie im Strong Program beispielsweise in den Wissenschaftstheorien. Aber dass der Determinismus jedenfalls eine kleine Krise hat, das, glaube ich, kann man sagen. Eine Zeit lang hatte man den Eindruck, also entweder die Genetiker oder aber die Hirnforscher sagen uns, warum wir alles genauso tun, was wir tun, und deswegen auch gar nicht anders können. Und die einzige Wahlfreiheit wäre die zwischen Genetikern und Hirnforschern, wenn wir uns ausliefern wollen, dass sie uns das erzählen. Und das scheint mir doch einigermaßen abgenommen zu haben. Eine Entwicklung, mit der Friedel sicher große Freude hätte. Allerdings hat Friedel immer darauf geachtet, mit einem Fuß zumindest im religiösen Bereich verhaftet zu bleiben. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Unterschied zur heutigen Situation. Oder täusche ich mich da? Ja, also ein Profilcover kann man damit immer noch anfüllen. Mit der Religion, woran allerdings interessanter ist, dass es eigentlich Frontstellungen des 19. Jahrhunderts nachbildet. Also wenn man denkt an verschiedene neue Konflikte zwischen Wissenschaft und Religion, dann ist der Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion selber ein Topos des 19. Jahrhunderts, ja, den er in die frühe Neuzeit verlängert hat. Und einer der Protagonisten dieses Konflikts im deutschsprachigen Raum war beispielsweise Ernst Haeckel, ein Nationalliberaler, der als den Todfeind der Wissenschaft die Religion ausgemacht hat. Interessant ist, dass er bei Friedel gut wegkommt, weil Haeckel allgemein als Materialist gegolten hat. Haeckel selber hat eine Art von Wissenschaftsreligion entwickelt, die er den Monismus genannt hat, die dann auch Vereins- oder Sekten- oder, wenn Sie so wollen, kirchenförmig vertreten wurde, also im sogenannten Monistenbund. Und das ist jener Punkt, wo Friedel bei Haeckel einsetzt, also nicht an dem sozusagen materialistischen Gott sei bei uns aller Transzendenz, sondern an dem Haeckel, der versucht, das materialistische Weltbild des 19. Jahrhunderts in ein übergeordnetes pantheistisches Weltbild einzubauen. Und das ist genau der Punkt, wo ihn Friedel als einen Dichter bezeichnet. Und Dichter ist ja bei Friedel nicht eine geringere Kategorie, sondern im Gegenteil natürlich die höhere. Die allerhöchste. Die allerhöchste, ja. Allerdings, die ist sozusagen in der Hierarchie des Seins sehr weit oben, des Geistes. Allerdings schätzt er ihn mehr als Naturwissenschaftler, denn als Philosophen, schreibt er schon auch. Ja, ja, klar. Das wären dann von Friedel aus wahrscheinlich jene Residuen, die sozusagen die Religion überhaupt abschaffen. Aber das, wie gesagt, also das ist, wenn auf der einen Seite Haeckel als Player in diesem zu einem großen Teil mehr von den Naturwissenschaftlern im 19. Jahrhundert konstruierten Match als von den Religionen, die ja sowieso auf Rückzug waren im 19. Jahrhundert, konstruierten Match ein Player war, dann macht er das in den Augen Friedels wieder dadurch gut, dass er eine, jedenfalls hat es in den letzten Schriften so den Anschein, in Kristallseelen und Seelenzellen, beispielsweise die Schrift, auf die der Friedel da anspricht, als gäbe es so ein grundlegendes Lebensprinzip, das den Kosmos durchwaltet, das evoluiert. Und nicht im Gegenteil das, was Friedel den Materialisten vorwirft, dass sie den Kosmos tot machen. Ja, also auf Druck und Stoß reduzieren. Und das ist etwas, was bei Haeckel eine sehr ambivalente Figur ist und deswegen auch eine sehr interessante, seinen Umschlagspunkt findet, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum er ihn schätzt. Außerdem kann man vielleicht noch dazu sagen, dass Haeckel immer selber eine sehr starke Tendenz zur Kunst hatte. Also die generelle Morphologie der Organismen, auf die Friedel auch anspielt und von der im Friedel-Text gesagt wird, dass die Stammbäume so erfunden sind wie die bei Homer. Die heißt die Entwicklungslehre nach Goethe, Darwin und Lamarck. Also gerade dieser morphologische Blick Goethes ist für den Morphologen Haeckel und für den Kulturmorphologen Friedel natürlich eine ganz zentrale Art und Weise, wie Wissenschaft überhaupt, egal ob Naturwissenschaft oder Kulturwissenschaft, methodisch vorgehen soll. Und das nimmt Haeckel aus Goethe. Es beginnen auch viele Haeckel-Texte mit Goethe-Zitaten. Und eine zweite Richtung, in der Haeckel angeknüpft hat an sozusagen kulturelle Phänomene. Haeckel hat mehrere Mappenwerke herausgegeben unter dem Titel der Kunstformen der Natur. Und diese Kunstformen der Natur, und das lässt sich leicht nachweisen, hatten definitiv Einfluss auf bestimmte Gestaltungselemente im Jugendstil im Internationalen. Also die tauchen auf den Weltausstellungen auf, sie tauchen in Ornamenten auf und an vielen anderen Stellen. Ja, das sind so Radiolarien, das ist sehr hübsch anzuschauen und gibt es übrigens in einer billigen Ausgabe jetzt wieder. Ja. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Werner Michler. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 11. Oktober 2012, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.